Abschnitt 30 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Nachforschungen nach Dürers Ahnen. Erster Teil. Der Tabakverschleißer grüßt mit Jean Napot und legt den Fries Ujak, in dem er gelesen hat, aus der Hand. Das kann nicht weiter Wunder nehmen. Wir sind ja in Südungarn, in Gyula, der Hauptstadt des Komitats Bekesch. Also verlangen wir unsere Zigaretten im schönsten Magyarisch, das wir vorrätig haben. Leider führt der Trafikant gar keine Zigaretten, nur Pfeifentabak und Zigarren, und das sagt er uns in gut deutscher Bauernmundart. Er kann überhaupt nicht Magyarisch sprechen und von seinen Nachbarn auch fast keiner im ganzen Stadtteil. Wir sind eben schon im deutschen Viertel. Der ungarische Gruß ist so üblich wie das Servus und der Schustergesellen oder das Adieu der Berliner Schlechtersfrauen, die kaum wissen, was das Wort zu bedeuten hat. Und Fries Ujak wird abonniert, weil die Kinder in der Schule nur Magyarisch lesen gelernt haben, sodass es ihnen ein Buch mit 7 Siegeln bleibt, warum man Beim spricht und Bäume schreibt. Die Kirche trägt nichtsdestoweniger einen deutschen Bibelspruch, und die ältesten wie die jüngsten Grabsteine des nahen Josefsfriedhofs weisen keine nichtdeutsche Silbe auf. Es sind fränkische Bauern, hier ansässig seit der Armeeproviantmeister Johann Georg Harrucker aus Schenkenfelden die Gyulaer Herrschaft von Karl dem VI. Zum Lehen erhielt. 1724 berief der neue Gutsherr die Kolonisten, ihnen für 4 Jahre Steuerfreiheit zusagend. Die Bewohner Gyulas haben die Fremdlinge nichts weniger als gern gesehen, weshalb ihnen Harrucker, um jede Reibung zu vermeiden, einen Platz an der Peripherie des Ortes, jenseits der Körres, zuwies. Sie bildeten eine selbstständige Gemeinde, Deutsch Gyula, was bis zum Jahre 1857 so geblieben ist. Bis nahe an die isolierte Vorstadt Eitoschfalva ziehen sich ihre Weingärten, durch die der Weg zum gräflich-wenckheimschen Schloss Gerla führt. Links von dem Wege stand einst ein Dorf, das für die Geschichte der Kunst bedeutsam ist, denn es war der Sitz von Albrecht Dürers Ahnen und hat ihm den Namen gegeben. Es hieß Eitos, sprich Eitosch. Als Dürer im Jahre 1524 nach Weihnachten in Nürnberg sich anschickte, zusammenzutragen, aus meines Vaters Schriften, von wannen er gewesen sei, wie er herkommen und blieben, vermerkte er mit liebevoller Genauigkeit den Herkunftsort. Albrecht Dürrer der Älter ist aus seinem Geschlecht geboren im Königreich Ungarn, nicht fern von einem kleinen Städtlein genannt Jula, 8 Meilen wegs weit unter Wardein, aus ein Dörflein zunächst dabei gelegen mit Namen Etas, und sein Geschlecht haben sich genähret der Ochsen und Pferd. Aber meines Vaters Vater ist genannt Gewest Antoni Dürer, ist knabenweis in das obgedachte Städtlein kommen zu einem Goldschmied und hat das Handwerk bei ihm gelernet. Die Steuerliste des Komitats Bekesch vom Jahre 1556 sagt von den Bewohnern des Dorfes Eitosch, dass sie am Ende des Fleckens Gyula wohnten. Habitant in fine opidi Gyula. Eine Angabe, die sich mit der Dürerschen zunächst dabei gelegen, deckt. Wir haben also den Ort hart an den Grenzen der Stadt zu suchen. In den Weingärten Förrisch-Kerrescht, Rotes Kreuz, wo auch im Jahre 1872 von einem nach Schätzen grabenden Bauern Backsteinschutt und Mörtel zutage gefördert wurde. Unterhalb der heute den Weinbauern Anton Engelhardt und Johanna Kern gehörenden Gärten, Katasterzahl Nummer 7315 und 7316, fand man Grundmauern eines größeren Gebäudes. Dies waren nicht die Reste des Bartholomäusklosters, denn auf einem Stich, den Matthias Zünd von Stadt und Feste Gyula 1556 entworfen hat und in Nürnberg erscheinen ließ, ist das zweitürmige, von einer Mauer umschlossene Kloster östlich von der katholischen Pfarrkirche, also in der entgegengesetzten Richtung, eingezeichnet. Bis in das Gebiet von Aitosch reicht die Zündsche Karte nicht. Am Nordwestrande der Stadt ist nur Wald- und Moosgebiet angedeutet, sodass wir uns den Ahnensitz der Familie Dürer als ein schattiges Dörfchen mit alten Weiden am Ufer der fischreichen Körres und einem kleinen Hügel in der Nähe denken können, das auf fruchtbarem Ackerboden stand. Noch heute gehört jene mit Obstbäumen, Weinstöcken, Reblaub und lebenden Hecken geschmückte Landschaft zu den besten Gegenden des Alfölds. Wichtig ist für die Dürer Forschung der Name des Ortes. Aito bedeutet Türe und Türer, später Dürer, kann nur eine Übersetzung dieses Wortes ins Deutsche darstellen. Die Benennung des Ortes symbolisch zu deuten, weil er für die aus Budapest und Westeuropa kommenden sozusagen die Türe Gyulas war, wäre gewiss ebenso verfehlt, wie ihn davon abzuleiten, dass ein markantes Gebäude eine besonders auffallende Türe besessen habe. Die Hörigen zahlten hier ihre Kopfsteuer nach der Zahl der Türen. Klammer auf, 1556 bezieht ein Thomas Törek Aitoschi für 22 Türen die Abgabe, Klammer zu. Aber dies ist auch in anderen Gegenden üblich und hat dem Orte sicherlich nicht den Namen gegeben. Eher wäre es möglich, dass die Ortschaft nach den Aitoschi, ihren ursprünglichen Bewohnern, den Namen hätte, die wieder ihrerseits Aitonallo, die Türsteher des ungarischen Königs, gewesen sein konnten. Die Abteilung von Aitatosch, das ist andächtig, beziehungsweise Aitatosch Kodasch, Andachtsübung, oder Aitatoschak, Andacht, hat am meisten Wahrscheinlichkeit für sich, wenn man sich die Urgeschichte der Siedlungen in dieser Gegend vor Augen hält. Ein Edelmann aus der Arpadenzeit namens Julius, Giula, hatte hier ein Kloster gebaut, welches den Namen Giula Monastra führte, was in Giula gekürzt wurde. Schon damals beherbergte das Kloster Giula einen Schatz, dem das Kloster und der Ort ihren Aufschwung verdanken. Das wundertätige Bildnis der Gottesmutter, zu dem aus weiter Ferne Pilger wallfahrteten. Selbst König Karl I. ist vom 19. bis 22. Juni 1313 hier gewesen, um von der heiligen Maria Segen zu erflehen. Es ist nun wahrscheinlich, dass das nahe der Kirche gelegene Aitosch eine Ansiedlung solcher Wallfahrer war und dass diese Niederlassung nach dem Zwecke ihrer Herkunft, der Andacht, benannt wurde. Im Jahre 1552 eroberten die Türken die Burgen Temeschwar und Lippa und die Bodenbesitzer von Aitosch zerstoben. Die Namen der allein zurückgebliebenen Hörigen meldet keine Steuerliste. Sie waren wohl so verarmt, dass bei ihnen nichts zu holen war. August 1556 begannen die Türken die Belagerung von Gyula, die Aitoscher flüchteten von Neuem. 1560 wird das Dorf als bevölkerungslos erwähnt, 1563 zählt es wieder 20 Familien mit 100 Köpfen. Später wird es überhaupt nicht mehr genannt. Die Kohäsion der Stadt macht sich geltend. Schon lange steht von dem Dorfe, in dem die Vorfahren des Schöpfers deutscher Kunst gelebt haben, kein Stein mehr auf dem anderen. Nichts erinnert an Dürer und seine Ahnen, nur Reben deutscher Weinbauern wachsen hier und geben herben Wein. Es muss nicht das Allerschlimmste gewesen sein, in dem fruchtbaren Dörfchen Aitosch sich von Pferdezucht und Viehhandel zu nähren, und wenn wir trotzdem gegen Ende des 14. Jahrhunderts den jungen Antonius Pflug und Stall verlassen sehen, um in die ferne große Stadt zu ziehen, die freilich nur eine Viertelstunde entfernt und auch nicht sehr groß war, und sich der Kunst zu ergeben, so ist darin der Wandertrieb und die Künstlersehnsucht zu erkennen, die dann seinen Sohn in die Niederlande und nach Nürnberg und seinen großen Enkel zum Studium der Künste nach Welschland führte. Mindestens ein halbes Jahrhundert lang haben Dürers Großvater und Dürers Vater als Goldschmiede in Gyula gelebt, aber ohne dass sie sich durch die Ausübung eines Handwerks in den Augen der Verwandten im Nachbardorf hätten schaden können. Die Aitoschi waren armer Kleinadel. Das ganze Ausmaß von Aitosch und Kigiosch zusammen hat höchstens 200 Joch ausgemacht, worin sich gewöhnlich 5 Besitzer teilten. Der Kaufpreis der Güter betrug, wie wir aus den Verkaufsurkunden wissen, nicht mehr als 200 Gulden. und wie bäuerlich bescheiden dieses Adelsgeschlecht lebte, geht aus dem Mobiliarienverzeichnis im Testamente der Frau Nikolaus Bradatsch Aitoschi hervor, die über ihr ganzes Hab und Gut, bestehend aus dem Hause, 7 Ochsen, 9 Kühen, 9 großen und 3 kleinen Bleinäpfen, 9 runden und 7 viereckigen Tellern, 5 Bleikannen, 2 Messingmörsern, 3 Eisenlöffeln und der im Schrank befindlichen Wäsche genaue Verfügungen trifft. Über die Familienverhältnisse von Dürers Vater und Großvater sind wir durch die Aufzeichnungen des Meisters unterrichtet. Anton, der Großvater, hatte, nachdem er als Knabe von der heimatlichen Scholle in Aitosch nach Jula gekommen war und hier das Goldschmiedehandwerk erlernt hatte, eine Jungfrau namens Elisabeth geheiratet. Mit der hat er eine Tochter Katharine und 3 Söhne geboren. Der erste Sohn, Albrecht Dürrer, der ist mein lieber Vater gewesen. Der ist auch ein Goldschmied worden, ein künstlicher, reiner Mann. Den anderen Sohn hat er Laslen genennet. Der war ein Zaummacher. Von dem ist geboren mein Vetter Niklas Dürrer, der zu Köln sitzt, den man nennet Niklas Unger. Der ist auch ein Goldschmied und hat das Handwerk hier zu Nürnberg bei meinem Vater gelernt. Den dritten Sohn hat er Johannes genannt, den hat er studieren lassen. Derselbe ist danach zu Wardein Pfarrherr geworden, ob 30 Jahre lang blieben. Danach ist Albrecht Dürrer, mein lieber Vater, in Deutschland kommen, lang in Niederland gewest bei den großen Künstlern und auf die letzther gen Nürnberg kommen, als man gezählt hat nach Christi Geburt 1455 Jahr am St. Lojentag. Ende von Abschnitt 30.